Zombie. Horror of Dracula. This Island Earth. Frankenstein meets Wolfman. House of Usher. The Thing. Teenage Frankenstein meets Teenage Wolfman. Walking Dead. The House on Haunted Hill. The Phantom of the Opera. Good evening. Ohne Worte, ein Zaubertrank. Musikalisch haben wir gehört eben TV on the Radio. Davor Stars Like Fleas. Davor das Baltimore-Duo Thank You. Und hier im Hintergrund Delia Gonzalez und Gavin Russom. Gute Unterhaltung gleich und gute Gespräche mit dem 1 Live Talk Radio und Jürgen Domian. Mein Name ist Klaus Vier. Alles Liebe, alles Gute. Bis dahin. Ciao. Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live 0800 220 50 50. So, liebe Leute, das ist unsere Dienstagnacht, die Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Willkommen bei Domian, willkommen im 1 Live Talk Radio. Wie immer, in dieser Nacht haben wir ein Thema und das Thema heute Nacht heißt Verrat. Darüber möchte ich sehr gerne mit euch sprechen. Habt ihr schon mal jemanden verraten? Einen Partner, einen Freund, ein Familienmitglied, einen Kollegen? Oder seid ihr schon mal Opfer von Verrat geworden? Also hat euch schon mal jemand verraten? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Verrat, das ist unser Thema heute. Und der erste Anruf heute Nacht heißt Adolf und ist 38 Jahre alt. Guten Morgen, Adolf. Nein, ich bin 68, nicht 38. Oh, dann habe ich mich versprochen. Ich bitte um Entschuldigung, hier steht auch 68. Bitte schön. Schön, nicht so schlimm. Schön, dass du da bist, zu unserem Thema Verrat. Ich freue mich auch, mit dir mal sprechen zu können, zu dürfen. Freue mich. Ich möchte ganz kurz noch was sagen. Es ist nett, dich gesehen zu haben, an der Talkshow. Ja. Und dann vor allem mit der Frau Dr. Marianne Koch. Ja, genau, am Freitag. Also eine wunderbare Frau. Eine wunderbare Frau, das kann ich nur unterstreichen. Ich habe die damals als Schauspielerstunde gesehen. Ja, ich auch früher, klar. Also toll. Ja, das war nur kurz jetzt. So, und jetzt zu meinem Verrat. Ich habe im Grunde genommen zwei Fälle, aber ich habe jetzt nur erstmal den einen erzählt, weil mir das wichtiger erschien, denke ich mal, so für mich jetzt. Ja. Ich war damals als Obertankwart auf der B1, also in Remscheid unten, A1, nicht B1, sondern A1, in Remscheid unten, die Westfalen-Tankstelle, die existierte heute noch. Und wie gesagt, und dann mein Hobby ist zwar Fußball, und dann habe ich also in Vereinsmannschaft gespielt. Naja, und dann, wie gesagt, sonntags gespielt, und dann geht es ja anschließend geht's ja in eine Kneipe rein, ist klar, ne? Essen und so weiter, und naja, ein Bierchen getrunken. Ja, und dann blieben so ein paar Leute über. Naja, dann haben wir uns an der Theke gestellt, haben uns so ein Bier zum Abschied genommen. Ja, und bezahlen. Und ich gehe dann raus zum Auto, schließe den Wagen auf. Ich habe so ungefähr, war dumm von mir, ist mir klar. Aber wenn man aus dem Rathaus kommt, ist man immer schlauer. Naja, jedenfalls schließe ich auf, Schlüssel im Zündschloss. Und schon steht die Polizei neben mir. Ich denke, mich trifft der Schlag. Und ich meine, die Kollegen wussten, oder die kennen mich alle, die kannten mich alle. Die wussten ganz genau, ich morgens früh raus muss zur Arbeit. Ne? Wir haben 12-Stunden-Schicht gehabt immer, ne, auf der Autobahn. Ne? Ich habe Tag und Nacht offen, ne? 24 Stunden ist ja logisch. Ja, ja. Und ich habe dann noch Abschirrdienst gemacht. Ne? Ja. Also waren zwei Mann, immer ein Mann pro Schicht für den Abschirrdienst zuständig. Ne? Okay, also die Polizei stand da neben dir? Ja, ja. Und dann, naja, Polizei und dann Tür auf, ne? Ja. Haben Sie Papiere? Ja, selbstverständlich. Ja. Haben Sie was getrunken? Ja, ich habe Bier, wa? Naja. Ja. Naja, wie gesagt, wieder ist dann der Werdegang, ne? Naja, gepustet, ne? Reicht, Blutkontrolle, etc. Naja, hab dann alles über mich ergehen lassen. Wie viel hattest du? Wie viel Promille? Bitte? Ja, so 1,1 sowas hatte ich. Ja, ja. Ungefähr, ne? Ja. 1,1 war das. Ja, jedenfalls, ne, ich habe mich auf der Bahn gesetzt. Die sind dann mit mir nach Wuppertal gefahren. Die Polizei ist mit dir nach Wuppertal gefahren? Ja, ja, im Krankenhaus, ne? Ja. Blutentnahme, ne? Ja. Ja, ja, und dann musste ich dann sehen, dass ich dann wieder nach Remscheid zurückkam, ne? Ja. Ich habe in Ronsdorf gewohnt. Ja. Aber wie gesagt, es war schon so spät, musste ich sehen, dass ich morgens früh um 6 Uhr wieder auf der Matte stand. Ist doch ganz klar. Naja, so ist... wie gesagt, habe ich dann... Und wenn ich dann Feierabend hatte, montagsabend, bin ich dann also zu der Kneipe hingefahren. Ja. Und dann habe ich gesagt, Udo, so ist der Wert, ja. Ich sage, sag mal, wie viele Leute haben gestern Abend, heute Nacht neben mir schon? Na, dann durchgechillt, so zwei, drei. Ah, sag ich, weißt du was, sag ich? Einer von den dreien hat mich angeschissen, auf Deutsch gesagt. Verraten, dass du was getrunken hattest und mit dem Auto nach Hause fahren wolltest. Ja, ja, ja. Dann hat er überlegt und hat ihn gesagt, ja, dass schon so zwei, drei Leute verwandert. Dachte, ja, der eine ist weggegangen. Der hat telefoniert, der hat solche Wandhalterung gehabt als Telefon, ne? Du konntest in eine Ecke ruhig sprechen, ne? Ja. Und dann habe ich ihn gefleht, habe ich gesagt, tut mir einen Gefallen, sage ich, mein Austritt aus der Fußballmannschaft ist sowieso klar damit, sage ich, weil ich ja nicht mehr fahren kann. Aber diese Leute, die mit denen du da gesessen hattest, die kanntest du schon? Ja, wir waren auch zusammen Fußballmannschaft. Da haben wir jede Woche zusammen gespielt. Also es waren gute Kumpels, gute Freunde. Zwei, dreimal Training in der Woche. Ist denn dabei rausgekommen, jetzt dass du genau weißt, genau welche Person es war? Ja. Das weißt du. Den Namen hatte ich mir gesagt, ne? Ja, und dann bin ich abends zum Training. Wer hat den Namen gesagt? Der Wirt, der Udo, der hat mir den Namen gesagt. Habe ich ihm versprochen, dass es unter uns bleibt, ne? Ja, und hast du mit diesem Mann, du wusstest dann ja den Namen, hast du den angesprochen? Ja. Und wie hat er sich verhalten dann? Na, dann Kopf in die Tomate bekommen, ne? Und dann habe ich gesagt, schönen Dank für diesen Gefallen, den du mir getan hast, ne? Da wusste ich gar nicht mehr, was er sagen sollte. Na, da habe ich ihn eingeballert, ne? Oh. Ja, da habe ich ihn schwer eingeballert, ja. Und durfte ein paar Tage zu Hause bleiben. Und hat sich auch nicht gewagt, zur Polizei zu gehen, um Körperverletzung Anzeige zu machen. Ne? Was glaubst du, was bei ihm die Motivation war? Die reine Bürgerpflicht, dass jemand sagt, er darf ein anderer mit Alkohol nicht auf die Straße? Ging so, das habe ich nachher rausbekommen. Ich habe gedacht, das wäre einer meiner Freunde. Aber nein, das war schon, das hing mit dem Fußball zusammen, dass er mehr eingewechselt wurde, als dass er Stammspieler war. Ach so, der wollte dir eins auswischen. Der wollte mir eins auswischen. Mhm, ja, und nur kann man ja froh sein, dass du nicht auf die Straße gefahren bist. Das können wir ihm ja, haben wir ihm ja zu verdanken. Ja, ja, das ist schon richtig. Ich meine, ich habe einen Weg davon. Ich hätte den Kilometer auch zu Fuß gehen können, ja, ja. Nach Hause, ne? Also, ja, es ist ein bisschen zwiespältige Sache, ne? Ich meine, du hast dich ja auch nicht mit Alkohol an Steuer zu setzen. Nee, ist ja richtig. Ja. Domian, aber da war dann die Freundschaft da natürlich kaputt, ne? Die Freundschaft war kaputt. Ich bin auch aus dem Verein ausgetreten. Ja. Ist der Trainer nachgekommen oder der und der andere hat dann angerufen, ne, und sagte, Adi, was ist denn? Wie viele Jahre kanntest du den Typ eigentlich schon vorher? Den kannte ich, lass mich mal kurz überlegen, ja? 18, bin ich 18? Ja, so 12, 15 Jahre. Und hat es sich bis dahin dann völlig in diesen Menschen getäuscht? Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das passiert uns allen ja immer wieder, dass man... Heute noch so ein bisschen, sagen wir mal, leichtgläubig oder wie so, oder gutmütig, ne? Ja. Und dann zu gutmütig. Ich sage immer, gut hat es dummer im Leben, ne? Naja. Und wenn du ein paar Denkzettel bekommen hast, dann wärst du vorsichtig. Ja, ein bisschen Vorsicht ist gut, aber gutmütig ist ja auch nett, dass man den Menschen voreingenommen wird. Ja, ich meine, ich bin so angestellt, ne? Ich bin auch so, dass ich, sag mal, soziale, andere Leute helfe und ja, so weiter. Ja, ist ja auch sehr nett, finde ich auch sehr gut. Also, Schild und Kram, ne? Ja. Das sind alles solche Sachen, ne? Lieber Adolf, ich freue mich, dass du mir deine kleine Geschichte erzählt hast. Ja, war nicht spannendes in dem Sinne. Ja, naja, aber das war schon ein Verrat. Für dich war das damals ein Verrat und du hast dich darüber geärgert. Ja, vor allem, ich habe die gute Arbeitsstelle verloren. Du hast die gute Arbeitsstelle verloren? Ja. Dadurch, dass ich den Führerschein nicht mehr hatte, habe ich die Arbeit verloren. Ach so. Ja, das hing ja da dran, ne? Ja. Das hing ja da dran. Ich kam ja nicht mehr dahin. Und dann sagte der Chef dann später, das war gleichzeitig auch mein Prüfer bei der Gesellenprüfung. Wir kannten ja uns schon lange. Also du hast den Führerschein verloren? Für immer? Nee. Bitte? Nicht für immer. Nein, ich hab den ja nach einem Jahr habe ich den ja. Und musstest du eine Strafe zahlen? Ja, ich habe Geldstrafe bezahlt. Wie hoch? Ist ja nur knappes 2000. Ist auch eine Stange Geld gewesen. Ja, logisch. Ja, klar. Ist ja ganz klar. Die habe ich auf Raten abbezahlt. Ne? Verstehe. Nee, das ist schon... Das war nicht nur der Führerschein, sondern auch die gut bezahlte Arbeitsstelle. Ja, ich meine, dann ist es natürlich sehr schlimm. Da hast du recht. Weil ich ja dann auf zwei Hochzeiten getanzt habe. Ne? Dass du da auch so leichtsinnig warst und ja, ich meine, im jugendlichen Leichtsinn sage ich jetzt mal so nebenbei. Aber es ist so, das ist Alkohol verändert einen Menschen. Ja, absolut. Und, absolut. Ich bin froh, dass ich überhaupt keinen Alkohol mehr trinke. Das ist auch richtig so. Also bringt auch nichts. Und, ja. Lieber Adolf, ich danke für deinen Anruf. Jürgen, wünsche alles Gute dir alles Gute. Und weiterhin für diese Sendung. Danke sehr, sehr alles nett von Gute. Dir. Tschüss. Sehr nett von dir. Danke. Tschüss. Ciao. Unser Thema heute Nacht heißt Verrat. Ich möchte gerne mit euch reden, die ihr von einem anderen Menschen schon mal verraten worden seid. Wo schlimmer Verrat stattgefunden hat. Und vielleicht habt ihr selbst auch schon mal einen Menschen verraten und seid damit ja in einem großen Gewissenskonflikt, dass ihr im Nachhinein denkt, es war vielleicht doch nicht richtig oder es war definitiv nicht richtig und ich habe einen großen Fehler damals gemacht und es tut mir von Herzen leid. Also Verrat heißt das Thema. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Kostenfreie Nummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Bitte in die Mail eure Telefonnummer mit reinschreiben. Britta ist hier. Britta ist 32. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Britta. Auch zum Thema Verrat. Ja, auch zum Thema Verrat. Mhm. Ich fühle mich von meiner Freundin verraten. Also wir sind seit über 5 Jahren miteinander befreundet gewesen. Zurzeit besteht überhaupt kein Kontakt, außer wir sehen uns zufällig, weil unsere Kinder die gleiche Schule besuchen. Was ist denn passiert? Ich habe ihr nach langem Zögern erzählt, dass ich im letzten Jahr vergewaltigt worden bin. Und sie glaubt mir nicht. Sie glaubt dir nicht? Sie glaubt mir nicht. Sie behauptet, ich hätte mir diese Geschichte ausgedacht. Und da komme ich echt ganz schlecht mit zurecht. Magst du mir vielleicht ein paar Sätze zu dieser Geschichte, also zu der Vergewaltigung erzählen? Ja, also wir waren zusammen in der Stadt. Wer ist das? Wir? Meine Freundin und ich und noch ein paar andere Mädels. Aber eine andere Freundin? Nee, die Freundin. Die sogar? Ja. Und dann, ja, haben wir was getrunken und waren in so einer Kneipe und sie hat getanzt. Ich bin jetzt nicht so die Tanzmaus und habe da ein bisschen abseits gestanden. Und irgendwann gegen 3 Uhr morgens habe ich Hunger bekommen. Und in der Innenstadt sind halt ganz viele Läden, wo man um die Uhrzeit auch noch was essen kann. Mhm. Und ich habe sie nicht gefunden und bin dann rausgegangen, um mir eine Pizza zu kaufen. Alleine. Mhm. Habe ich vorher noch nie getan, hatte ich immer Angst vor und habe dann auch ja direkt die Quittung gekriegt. Was ist denn passiert denn genau? Also in dem Laden war schon einer, der mich die ganze Zeit immer angemacht hat und mich auf irgendwie ein Getränk einladen wollte. Und ich habe ihm mal gesagt, ich habe keinen Bedarf, ich will nicht. Und habe ihm meiner Meinung nach auch unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass das nichts wird. Mhm. Und als ich dann aber rausgegangen bin, muss er mir halt hinterhergekommen sein. Mhm. Und dann ja war da halt so ein Geschäft, wo der Eingang ein bisschen weiter zurückliegt. Mhm. Ja, und da hat er mich dann eben abgefangen. Mhm. Hast du dich gewehrt? Hast du geschrien? Nein. Ich war geschockt. Ja, geschockt, erstarrt. Da war gar nichts möglich. Hattest du auch viel Alkohol getrunken? Ich habe was getrunken, aber ich war jetzt nicht sturzbetrunken. Also da ist alles noch ganz klar in Erinnerung. Ja, leider. Danach, was hast du dann gemacht? Ich weiß nicht, wie lange ich da noch gelegen habe. Da habe ich keine Erinnerung. Also das Zeitempfinden war einfach weg. Danach bin ich dann irgendwann aufgestanden, habe mich angezogen und bin wieder zurück in diese Kneipe. Und hast denen nichts gesagt? Nein. Und die haben auch dich nicht irgendwie wesensverändert vorgefunden, dass du... Ich bin auf die Toilette gegangen, habe mich übergeben. Hm. Bin wieder hoch, habe mir ein Wasser bestellt, habe das runtergekippt und habe dann, als die von der Tanzfläche kamen, halt gesagt, dass ich jetzt nach Hause will. Mhm. Und die haben auch ordentlich gebechert und von daher glaube ich nicht, dass irgendjemand was hätte bemerken können. Ja. Außer ich hätte es gesagt. Hast du dann in der Nacht oder am nächsten Tag die Polizei informiert? Nein. Gar nicht. Also erstmal habe ich es komplett ausgeblendet. Mhm. Du bist dann nach Hause gefahren, alleine und... Genau, ich bin nach Hause, habe geduscht. Hattest du einen Partner zu der Zeit? Nein. Mhm. Und am nächsten Tag hast du es dann auch niemandem erzählt? Also ich habe so 2-3 Tage wirklich verdrängt, weggeschoben, ausgeblendet. Wem hast du es dann zuerst erzählt? Einem befreundeten Pfarrer-Ehepaar, mit denen ich sehr viel Kontakt habe. Bei denen habe ich auch zwischendurch immer auf die Kinder aufgepasst und die haben halt bemerkt, dass was nicht stimmt. Ah ja. Und denen habe ich es dann erzählt. Und das war letztes Jahr im September. Dass das passiert ist? Ja, genau. Mhm. Hast du inzwischen eine Hilfe in Anspruch genommen, eine professionelle Hilfe? Oh ja, viel. Viele? Ich habe eine Therapeutin. Ich war 8 Wochen in einer Tagesklinik. Mhm. Ja, aber wirklich besser ist es jetzt noch nicht. So, wann hast du es jetzt genau deiner Freundin erzählt? Diesen Sommer. Das heißt, vorweg waren da schon diese therapeutischen Geschichten gelaufen. Ja. Das hatte sie mitbekommen, dass du... Ja, also sie hat in der Zeit, es hat sich ein bisschen überschnitten. Meine Kleine geht in die offene Ganztagsschule und ihre auch. Mhm. Und es hatte sich von den Zeiten aber ein bisschen überschnitten und ich hatte ihr das gesagt, dass ich in die Tagesklinik gehen würde. Hat sie dann nicht gefragt, warum? Ja, doch. Das ist halt so aus der Kindheit noch etliche Sachen und Ach so, da hast du dich erstmal so rausgeredet, genau, sag ich mal so. Depressionen und sowas. Ist das eine enge Freundschaft gewesen? Durch die Kinder, ja. Also wir waren die letzten 5 Jahre jedes Jahr einmal zusammen im Urlaub. Ah ja. Haben uns den ganzen Sommer über immer gesehen im Schwimmbad. Und 5 Jahre ist ja auch eine ganz schöne Zeit schon, wenn man sich mit jemandem beschäftigt. So, jetzt hast du es ihr gesagt. Du hast ihr gesagt, damals, als wir zusammen tanzen waren, ist das in der Nacht passiert. Genau. Und sie glaubt es nicht? Nein. Sie meint, also es gab in meinem Leben mal eine Zeit, wo ich ziemlich heftige Geschichten erfunden habe, das weiß sie. Mhm. Das habe ich aber gemacht, um von Männern Aufmerksamkeit zu bekommen. Mhm. Also ich habe nie meine Freundinnen belogen. Mhm. Das ist für dich auch eine Form von Verrat, weil sie dich nicht ernst nimmt. Ja, ich finde, also wenn ich mich schon überwinde, ihr sowas zu erzählen, dann erwarte ich eigentlich von einer Freundin, dass sie anders reagiert. Und selbst wenn sie annimmt, dass das gelogen ist, also ich an ihrer Stelle würde dann nachfragen, warum lügt sie? Also das würde mich dann interessieren, aber es scheint sie überhaupt nicht zu interessieren. Und deswegen denke ich, das ist, ja, was ist das für eine Freundschaft? Hat sie das anderen Leuten auch noch weitererzählt jetzt? Ja, also sie hat noch eine beste Freundin, der hat es definitiv erzählt, das weiß ich. Und dass wir keinen Kontakt mehr haben, hat sie auch noch einigen anderen erzählt. Das da ist ja, weiß ich nicht. Das ist genau. Ja, der doppelte Verrat, ne? Das ist dann, ich gehe mal davon aus, dass du es ihr vertraulich erzählt hast. Ja, natürlich. Und dass sie das jetzt weitererzählt nach dem Motto, die spinnt und die reimt sich da Sachen zusammen, um auf sich aufmerksam zu machen oder wie immer sie das erklärt, ist ja ganz schlimm. Ja. Es ist ja auch was, was man jetzt nicht so an die große Glocke hängt. Natürlich nicht. Und du hast ja immer. Warum hast du ein Jahr gewartet, bis du ihr das sagst? Ich hätte ihr das eigentlich gar nicht erzählt. Also, weil, sie ist schon eine recht harte Frau irgendwie. Aber dennoch, du sagst, 5 Jahre waren wir befreundet, wir sind ganz viel mit den Kindern. Und ihr seid beide Frauen. Und ihr wart auch dann auch noch zusammen da weg. Wundert mich das schon, dass man da nicht sich dann anvertraut. Das ist wahrscheinlich auch ein Problem, was ich generell habe, dass ich so diese Maske aufrecht erhalten möchte. Mir geht's gut, ich bin stark, mir kann keiner was. Mhm. Und als du ihr das erzählt hast, war ihre sofortige Reaktion, ach, das ist doch Quatsch. Oder hast du den Eindruck, dass sie eine Weile nachgedacht hat und überlegt hat? Also ich hatte es ihr geschrieben. Ach so. Weil ich das... Ja, ich habe mich einfach nicht getraut, weil sie ist extrem dominant und hart in ihren Äußerungen und ich hatte echt Angst davor, ihr das zu sagen. Und hat sie dann zurückgeschrieben oder hat sie dich angerufen? Nee, wir haben telefoniert. Und darauf hat sie dich angerufen? Ja. Also wir haben uns dann auf dem Schulhof getroffen und ich habe gesagt, wir müssen reden. Hm. Dann hat sie gesagt, ja, lass uns telefonieren und dann haben wir abends telefoniert und da hat sie mir das dann gesagt. Hältst du es für möglich, dass sie irgendwie... sich beschuldigt vielleicht auch fühlt, dass sie sich nicht um dich gekümmert hat während dieser Nacht da, dass sie irgendeine Form von Schuldgefühl hat und sich deshalb vielleicht so dagegen sträubt? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Warum hast du es ihr dann überhaupt mitgeteilt und dann auch noch so merkwürdig schriftlich? Also, ja, weil es war halt eine Situation, dass wir hatten uns eigentlich fürs Wochenende verabredet im Sommer und ich hatte wieder so einen Rückfall, total fertig. Und hat mich nicht bei ihr gemeldet. Verstehe, und da wolltest du dich erklären. Und daraufhin war sie super sauer, hat gesagt, immer nur nehmen, das wird nicht gehen. Und sie wäre halt krank gewesen an diesem Wochenende und hätte es gern mal gehabt, wenn ich ihre Tochter irgendwie genommen hätte. Mhm. Und sie hätte mich nicht erreichen können. Ja, und daraufhin wollte ich mich erklären. Da wollte ich dann endlich aufhören. Das ist schlüssiger. Das ist schmerzhaft. Ja. Und du hast aber jetzt zwangsläufig mit ihr, oder du läufst ja irgendwie über den Weg aufgrund des Kontaktes, den die Kinder miteinander haben. Ja. Im Moment ist kein Kontakt zwischen euch, ihr redet nicht miteinander? Nee, das ist so ein Hallo. Ah ja. Wie willst du dich jetzt weiter verhalten? Also eigentlich ist die Freundschaft für mich gestorben. Ja, sehe ich auch so. Also sie wäre durchaus in der Lage, denke ich, so eine oberflächliche Freundschaft zu führen oder so eine Bekanntschaft. Mhm. Schon allein der Kinder wegen. Mhm. Aber jedes Mal, wenn ich sie sehe, denke ich, hey, warum glaubst du mir nicht? Ja, verstehe. Mhm. Und ich käme auch immer wieder in Erklärungsnöte und ich bin nicht in der Lage, mich zu erklären. Und eigentlich brauche ich mich auch nicht erklären. Für mich wäre die Sache an deiner Stelle auch abgeschlossen. Ja. Da gibt es nichts zu diskutieren mehr. Mhm. Du bist in therapeutischen Händen zurzeit auch? Ja, wir haben nur gerade alle Urlaub, aber... Also eigentlich bin ich schon in Behandlung, ja. Aber dir geht es immer wieder schlecht. Ja, es ist jetzt etwas über ein Jahr her. Mhm. Also Anfang September ist das passiert und seitdem geht es kontinuierlich wieder bergab. Mhm. Ich würde gerne, Britta, dir anbieten, dass du vielleicht noch ein paar Worte mit meinem Psychologen jetzt sprichst. Ja, gerne. Wenn du das möchtest. Mhm. Das ist der Peter heute Nacht. Ich danke dir für dein Vertrauen, dass du angerufen hast und das erzählt hast. Kann deine Verletzung gut verstehen und wäre auch für alle Zeiten bedient, was diese Frau anbelangt. Ja, bin ich auch. Definitiv, ja. Wir melden uns. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Vielen Dank. Ich wünsche dir alles Glück und alles Gute. Danke und schöne Nacht noch. Danke sehr. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Das ist unsere Telefonnummer. Und unser Thema heute Nacht heißt Verrat. Habt ihr schon mal einen Menschen verraten? Oder seid ihr verraten worden von einem Menschen? Wenn ihr mir die Geschichte erzählen wollt, sehr gerne. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Weiter geht es mit Walter und Walter ist 50 Jahre alt. Guten Morgen, Walter. Guten Morgen, Domian. Schön, dass du da bist, Walter. Du hast dich zum Thema Verrat auch gemeldet. Genau. Als ich das gestern Abend gehört habe, dass du dieses Thema heute hast, habe ich bei euch angerufen und wollte sagen, dass ich von dem, was man denkt, dass das Allerliebste auf der Welt ist, großartig verraten worden bin. Und zwar von meiner eigenen Ehefrau. Und das schon vor der Ehe und nach 3 Monaten Ehe. Vor der Ehe und nach drei Monaten Ehe? Ja. Was ist genau geschehen? Das Ganze fing schon an. Ich habe meine Frau kennengelernt an einem schönen, verregneten Novembertag. Liegt das sehr lange jetzt zurück, über das, worüber das wir sprechen? Das liegt 2006 zurück. 2006, noch nicht so lange. Mhm. Nein, das ist alles relativ kurz und frisch. Mhm. Dort habe ich sie kennengelernt, habe sie dann bei mir ins Büro reingeholt. Dann haben wir miteinander gesprochen. Dort hat sie dann auch gesagt, dass sie nicht lesen und schreiben kann. Ich habe sie besucht, wobei ich sagen muss, dass meine Frau vor 10 Jahren nach Deutschland durch den Krieg gekommen ist. Ich habe es jetzt akustisch nie verstanden. Dass meine Frau vor 10 Jahren durch den Krieg nach Deutschland gekommen ist. Durch welchen Krieg? Durch den Krieg auf dem Balkan. Ah ja. Und sie ist mit ihrer ganzen Familie hingekommen. Das war natürlich ein hartes Schicksal, dass man dann auch Schwierigkeiten hatte, sich so ein bisschen zu integrieren. Das war für mich alles ganz normal, weil ich selber auch jahrelang im Ausland gelebt habe. Konnte sie denn Deutsch sprechen? Sie spricht an und für sich sehr, sehr gut Deutsch. Aber sie hat ihr anvertraut, dass sie nicht lesen und nicht schreiben konnte. Richtig, genau. Auch nicht in ihrer Muttersprache? Auch nicht. Sie hat keine Schule besucht, da hinten nicht und auch hier nicht. Sie hat mich dann zu sich nach Hause eingeladen. Und zwar war ihr Zuhause ein Asylantenheim. Aber das fand ich nicht schlimm. Außer, dass die Umstände, die dort waren, die waren sehr, sehr schlimm. Aber das liegt nicht an den Leuten, die dort wohnen. Sondern das liegt einfach daran, wo diese Leute untergebracht werden. Ich habe sie dann über die Tage, Wochen, Monate hin lieben gelernt. Bis dann leider Gottes schon nach 14 Tagen der erste große Schock kam. Ich wurde erpresst. Von wem und weswegen? Ja, von wem und weswegen. Ich sollte 5.000 Euro bezahlen, sonst würde meine Freundin verschleppt werden. Das hat mich natürlich so ein bisschen aufgeschreckt. Ich habe gedacht... Wie kam das? Per Brief oder? Nein, ich habe abends mit Freunden zusammengesessen, samstagsabends, und dann kriegte ich durch eine andere Freundin von ihr einen Anruf. Sie wäre gerade angerufen worden, ich solle 5.000 Euro bezahlen, sonst würde sie verschleppt. Ich habe das natürlich sofort der Polizei weitergemeldet. Und die Polizei hat das Ganze dann auch aufgenommen. Und sie ist dann auch dazu verhört worden. Und nach dem Verhör sagte der Polizist zu mir, bringen Sie doch mal Ihre Freundin, Verlobte ins Auto. Dann hat er mit mir gesprochen und sagte zu mir, lassen Sie die Finger davon. Sagte der Polizist zu dir, das sagte der Polizist. Lassen Sie die Finger von dieser Frau und von dieser ganzen Sache. Genau. Er sagte, nehmen Sie Abstand. Ah ja. Also die hatten die Vermutung, dass das irgendwie ein abgekartetes Spiel war. Richtig. Mhm. Die Polizei war voll und ganz und hundertprozentig sicher, dass sie und ihre Familie dahinter stecken. Nur zu beweisen war es nicht. So, aber du hast diese Frau irgendwann geheiratet. Ja. Nach 2 Monaten rief sie dann bei mir an, ob ich ihr 300 Euro leihen könnte. Weil sie wollte mit ihrer Familie zu einer Hochzeit fahren. Dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du was, ich schenke dir die 300 Euro, weil du kannst sie mir sowieso nicht wiedergeben. Und ich weiß, wie gerne du dahin fahren möchtest und den Gefallen tue ich dir. Also, um nochmal kurz mal nachzuhaken, diese Sache mit den 5.000 Euro, die hatte sich dann aufgelöst? Die hatte sich aufgelöst, aber einfach in dem Sinne aufgelöst, dass ich keinen Kontakt mehr zu ihr hatte. Und die Sache wurde auch von der Staatsanwaltschaft dann nicht zu ermitteln. Wie viele Monate vergingen dann, bis du sie dann geheiratet hast? Ich habe sie geheiratet im Juli 2007. Also ein knappes Jahr dann oder sowas? wenn man es genau nimmt, vom Februar 2007 bis Juli 2007. Ach so. 5 Monate. Warum hast du sie geheiratet? Ich war total verliebt in diese Frau. Und obwohl du schon skeptisch warst und das alles ein bisschen merkwürdig war alles? Richtig. Ich war so dermaßen skeptisch. Erstmal konnten wir gar nicht in Deutschland heiraten, weil die Papiere nicht rankamen. Dann sagte uns ein Standesbeamter, der sehr, sehr nett war und er sah auch, dass wir heiraten wollten. Er sagte, heiratet doch einfach im Ausland. Ja, aber nochmal gefragt, du bist ein sehr erfahrener Mann von 50 Jahren. Ja. Wenn man irgendwie skeptisch ist und auch von der Polizei so eine Warnung bekommen hat, warum muss man denn dann gleich heiraten? Denn zu sagen können, okay, wir lassen das mal schön langsam angehen, wir können auch in 3 Jahren noch heiraten. Es ging auch so ein bisschen darum, dass sie kurz vor der Abschiebung gestanden hat. Ja, verstehe. Verstehe. So, ja, es wurde dann geheiratet. Was war dann der nächste Verrat? Der nächste Verrat war, ich bin durch meine Frau im Balkan ins Gefängnis gekommen. Das hätte mir fast das Leben gekostet, weil ich am 2. Weihnachtstag 2007 an der Zellentür gehangen habe. Ich bin dort gefunden worden. Ich wollte nicht gefunden werden und bin dort reanimiert worden. Du hingst an der Zellentür, weil du dir selbst das Leben dort hast nehmen wollen. Richtig, genau. Warum warst du im Gefängnis? Was hat sie gemacht? Ich bin angeklagt worden. Ich habe ihre Familie dort unten besucht. Die Familie hatte keinerlei Papiere. Wir waren in Grenznähe. Dort muss man in Grenznähe Papiere haben. Das wusste ich nicht. Ich hatte Papiere und bin dann inhaftiert worden. Und diese Gefängnisse da hinten, das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe nicht verstanden. Du hattest Papiere. Ich hatte Papiere. Und warum bist du inhaftiert worden? Ich bin inhaftiert worden, weil man mir vorgeworfen hat, ich würde versuchen, mit Menschen zu handeln. Obwohl es die Familie meiner Frau gewesen ist. Und du meinst, dieser Vorwurf wurde lanciert von deiner Frau, von der Familie der Frau? Das glaube ich nicht. Aber der Verrat trat da erstmal so richtig ein. Weil erstens hat sich meine Frau während der ganzen Zeit, als ich im Gefängnis war, sich um mich einen Dreck geschert. Sie hatte nichts anderes zu tun, als sich in der Zeit, ich habe das anschließend herausbekommen, nach 6 Wochen mit einem anderen Mann zu trösten. Mein Gott, da bist du aber in eine Geschichte reingekommen. Ja, und dieser Mann ist dann in meine Wohnung eingezogen. Ich sage bewusst meine Wohnung. Er hat auch in meinem, wie man so schön im Märchen sagt, bei Schneewittchen, wer hat in meinem Bettchen geschlafen, also wer hat von meinem Tellerchen. In Deutschland, in die Wohnung. In Deutschland, in meine Wohnung. Wie lange warst du denn dann inhaftiert im Balkan? Genau 88 Tage. 88 Tage? 88 Tage. Unter Bedingungen, die wir uns gar nicht wahrscheinlich so vorstellen können hier. Ich habe 88 Tage die gleiche Bekleidung angehabt. Die gleiche. Ohne irgendetwas zu wechseln. Keine Strümpfe, keine Unterhose, kein Hemd, nichts. Man konnte einmal die Woche, vielleicht alle 14 Tage einmal duschen. Und du warst so verzweifelt, dass du dir das Leben hast nehmen wollen? Ja, ich habe keinen Kontakt mehr zur Außenwelt gehabt. Ich habe nichts mehr gehabt. Die Botschaft hat mich da auch relativ, ich will nicht sagen stark hängen lassen. Die haben mich in der ganzen Zeit 2-mal besucht. Aber die große Botschaft von der Hilfe ist auch nicht, die große Hilfe von der Botschaft ist auch nicht. Man hat dich gefunden und reanimiert, sagst du? Richtig. Und dann bin ich nach Belgrad gekommen, ins Zentralkrankenhaus. Ja. Dort war ich dann einige Tage. Das würde die Sendung sprengen, wenn ich sagen würde, wie es da ausgesehen hat. Ich habe dort mit psychisch Kranken in einer Zelle gewesen, die ausgeschlagen war mit dicken, was man so aus der Turnhalle kennt, mit diesen dicken blauen Sportmatten. Man wurde überwacht per Kamera, per Akustik. Der Mikrofon. Es war ein offenes Klo, das stank. Das war kein Klo wie bei uns, sondern einfach nur ein Loch. Das Loch war in der Zelle drin? In der Zelle drin. Da war nicht mal eine Tür, die man zumachen konnte. Wer hat dich rausgeholt wieder weiter nach Deutschland? Ich habe dann dort unten, weil ich noch Geld hatte, ich habe einen Anwalt gehabt. Der Anwalt, die erste Gerichtsverhandlung war am 27.11. letztes Jahr. Dort war ich dann und diese Verhandlung wurde erstmal zunichte gemacht, weil kein Dolmetscher da war. Ich spreche selber 4 Sprachen, fließend und flüssig. Aber es war niemand da, mit dem ich mich unterhalten konnte. Aber letztendlich hat dieser Anwalt das dann geschafft? Der hat das dann geschafft. Und dann am 8.1. bin ich entlassen worden. Genau an dem Tag, als ich entlassen worden bin, hat meine Ehefrau mit ihrem neuen Freund meine komplette Wohnung leergeräumt. Komplett ausgeräumt. Das ist ja eine unfassbare Geschichte, die du da erzählst. Ich hatte sogar jemanden von der Bild-Zeitung bei mir, ich möchte den Namen des Mannes jetzt nicht sagen, weil ich nicht weiß, ob ihm das recht ist, der war mit einem Fotografen da, die haben das auch hier fotografiert in der Wohnung, was da war. Ich habe auch, als ich hier angekommen bin, die Polizei sofort gerufen. Die Polizei hat nur gesagt, haben hier Schweine gewohnt. Ich gehe mal davon aus, dass du dich von deiner Frau hast scheiden lassen. Nein. Nein? Nein, Domian, lach nicht. Ich habe dann danach bis Mitte Februar 2008 keinen Kontakt mehr zu meiner Frau gehabt. Dann kam es zur ersten Gerichtsverhandlung. Bei dieser Gerichtsverhandlung hat sie dann gesagt, ja, ich habe Fehler gemacht und alles Mögliche. Aber was ich da auch nicht wusste, stand im Hintergrund, dass sie wieder aus Deutschland ausgewiesen werden sollte. Wie ist der Stand der Dinge heute? Der Stand der Dinge heute ist so, dass sie wiedergekommen ist im Mai. Sie ist im Mai schwanger geworden. Von dir? Von mir oder von ihrem Freund, mit dem sie jetzt wieder zusammen ist. Das heißt, du hattest wieder Kontakt mit ihr? Richtig. Sie hat bei mir 55 Tage gewohnt. In der Zeit hat sie ihren Freund im Asylantenheim bei ihrer Mutter untergebracht, was ich nicht wusste. Okay. Und hat sie jedes Wochenende mit ihm dort verlustiert. Spätestens ab jetzt sage ich, du bist selbst schuld. Kein Mitleid. Spätestens jetzt, an der Stelle. Ja. Aber wirklich, Walter, das verstehe ich dann nicht mehr. Ja, das verstehe ich nicht, dass du überhaupt diese Frau nur angeguckt hast danach. Dass du dich dann wieder auf sie eingelassen hast und eventuell sogar Vater eines Kindes wirst, von ihr, mit ihr zusammen, finde ich unglaublich. Also bei aller Empörung dieser Geschichte gegenüber, aber auch, ich bin entsetzt über deine Naivität, wie du damit umgehst. Das ist richtig. Und ich kann dir jetzt noch mal etwas zum Lachen geben, Domian. Ja. Als wir wiedergekommen sind und auf dem Nachhauseweg nach der Eheschließung waren, da lag sie neben mir im Auto, war am Schlafen, da habe ich sie angeguckt. Und da habe ich mir gedacht, was hast du da gemacht? Und da waren wir 3 Stunden verheiratet. Was ist denn jetzt heute? Wo ist sie? Sie lebt, sie hat sich wieder eine Wohnung genommen. Der Staat bezahlt ja, sie lebt mit ihrem Freund zusammen, obwohl sie gar nicht mit diesem Freund zusammenleben dürfte. Keine langen Ausflüchte. Wie ist die Situation heute zwischen dir und der Frau? Ich habe keinerlei Kontakt mehr zu ihr. Ich habe die Scheidung eingereicht. Die Anwältin hat das gemacht und mit dem Antrag auf Aufhebung der Ehe. Nicht nur, dass die Ehe geschieden wird, sondern dass die Ehe nie stattgefunden hat. Nur ist immer noch die Frage, ist sie schwanger und bist du der Vater? Das weiß sie selber nicht. Das wird man wahrscheinlich erst feststellen können, wenn das Kind geboren ist. Mann, was für eine Geschichte. Was für eine Geschichte, Walter. Ich hoffe, dass du da viel draus gelernt hast. Ich hoffe es auch. Ja. Ich weiß nicht, wenn sie vor mir steht, wie ich dann reagiere. Was heißt das? Ich weiß es nicht. Wenn sie nochmal wiederkommen würde und würde sagen, ich liebe dich doch. Ich weiß nicht, was das, der Kopf würde immer sagen, nein. Aber das Herz würde wahrscheinlich... Ja, und spätestens an dem Punkt würde ich mal sehr intensiv über mich selbst anfangen nachzudenken, was mit mir, sprich mit dir los ist, dass du nach aller diesen Sachen es nochmal für möglich hältst, dass sie dich emotional packen könnte. Deswegen habe ich mich einer Freundin zugewandt, sie ist Psychologin und versucht mir darüber zu helfen. Sehr guter Plan. Lieber Walter, mir rennt ein bisschen die Zeit weg. Ja. Deine Geschichte war aber so umfangreich, dass wir uns halt auch die Zeit jetzt nehmen mussten. Ich hoffe, dass du für immer von dieser Frau getrennt bist und ich hoffe, dass du nicht der Vater bist und dass dir nie wieder sowas passiert. Wenn du möchtest, kannst du auch mit meinem Psychologen gerne noch ein paar Worte sprechen. Ja? Was ganz schlimm ist, das möchte ich als Letztes sagen, dass die Stadt sowie auch das Arbeitsamt weiß, dass sie betrügt und obwohl diese Leute das wissen, hält niemand Einhalt, dass diese Frau noch weiter Geld bekommt, obwohl sie mit jemandem zusammenlebt, der verdient. Okay, das können wir jetzt nicht noch weiter vertiefen, das kann ich also auch nicht nachprüfen. Ich würde vorschlagen, wir rufen dich jetzt nochmal zurück. Und meine Wünsche habe ich dir gerade schon gesagt und sag einfach nochmal alles Gute, Walter. Okay. Auf Wiederhören. War nett, mit dir zu sprechen. Freue mich, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. unsere Telefonnummer, wenn ihr anrufen wollt, oder mailt domian@wdr.de. Wenn ihr internetmäßig euch ein bisschen über uns informieren wollt, dann empfehle ich www.nachtlager.de. Hier ist Thomas. Thomas ist 22. Guten Morgen. Guten Morgen. Thomas, zum Thema Verrat. Genau, also ich wurde nicht verraten, ich habe jemanden verraten. Ja, erzähl. Und zwar, ich komme aus Berlin und habe mich früher ich war sozusagen in der kriminellen Gesellschaft tätig und ich war besser gesagt nicht direkt, also ich war ein Sprayer gewesen, ich war in der Sprayer-Szene. Ja. Und es war 2004, war am 1. Mai, also die Demo, die bekannte Berliner 1. Mai-Demo. Da gab es halt diese Riesenkrawalle und hier und da. Und ich habe damals jemanden verraten, den ich in der Zeitung gesehen habe, der war in Fahndung gewesen. Und darauf gab es halt Belohnung. Und derjenige, den ich verraten habe, der hat dann auch irgendwann rausgekriegt, dass ich ihn verraten habe durch... Hör mal, eins an dem anderen. Also, kanntest du den nur so vom Sehen? Nee, nicht nur vom Sehen, ich kannte ihn auch persönlich. Persönlich. Und weswegen wurde der gesucht? Weil er wahrscheinlich so heftig dabei war bei der ersten Mai-Demo, dass er halt Polizisten verletzt und sowas halt. War er auch Sprayer oder einfach nur ein Krawallmacher? Ja, aber auch, er kam auch aus derselben Szene wie ich. Ja. Und dieses Fahndungsfoto war in den Zeitungen? Genau. Und dann gab es es war eine Belohnung ausgesetzt. Ja. Wie hoch war die Belohnung? 500 Euro. 500 Euro? Ja. Dann hast du dich bei der Polizei gemeldet und hast gesagt, so und so, ich kenne den und weiß auch, wo der wohnt. Genau. Und das wusstest du auch, wo man den findet? Ich wusste auch, wo man ihn findet, ja. Ich kannte seinen Namen, ich wusste, wo er sich bewegt. Ja. Daraufhin ist er verhaftet worden. Wurde auch durch meine Hilfe wurde er verurteilt, deswegen gab es auch die Belohnung. Was war deine Motivation? Das Geld? Ja, das Geld, vielleicht ihn eins auszuwischen, also waren beide Sachen. Hattest du schlechte Erfahrungen mit ihm früher mal gemacht? Ja, also wir kommen ja aus der Sprayer-Szene und wir haben uns beide gegenseitig sozusagen gebombt. Ja, also ja. Er hat meinen Namen gecrossed, ich habe ihn gecrossed und es war eine gute Gelegenheit, um dafür noch 500 Euro zu kriegen, war okay. Das hat er dann aber auch, er hat das erfahren, wer ihn verraten hat. Ja, und dann hat das ganze Spiel erst angefangen. Also standen die Leute vor meiner Schule, vor meiner Haustür. Ich wurde von 10 Leuten wurde ich angegriffen, verprügelt auf der Straße und also er hat das seinen Freunden gesagt und die Freunde halt, seine Crew hatten was halt gegen mich und ich war der Verräter gewesen. So auch meine Crew nicht mehr hinter mir. Also der ist halt nicht gut anerkannt, wenn man Bullenfreund ist und ja. Was wurde mit dem Typ gemacht? Was hat er für eine Strafe bekommen? Wurde, glaube ich, wegen Landesfriedensbruch gesagt, wegen schwerer Körperverletzung und Vandalismus. Er hat damals, glaube ich, eine Geldstrafe und Haft hat er auch dafür bekommen. Hast du ihn dann später nochmal getroffen? Sofern er wieder aus dem Knast raus ist jetzt. Ich gehe mal davon aus. Er ist wieder draußen, ja. Getroffen, ja. Also er stand oft vor mir, aber ich hab ihn gesehen, aber er hat mich nicht gesehen. Ich habe halt vermieden, dass er mich sieht, weil ich bin nicht mehr in der Szene drin. Ich habe bin sozusagen clean geworden. Ich habe mit Verbrechen nichts mehr zu tun. Ja. Ich bin aus der kompletten Gegend rausgezogen. Ich komme aus Kreuzberg. Also ich kam aus Kreuzberg. Bist du aber jetzt, lebst immer noch in Berlin? Ich lebe immer noch in Berlin, ja, aber in einer komplett anderen Gegend. Ja. Was machst du so in deinem Leben? Hast du einen Job oder arbeitest du? Ich habe ausgelernt und arbeite jetzt als Hotelfachmann. Du hast die Leitung ist so schlecht, deswegen frage ich immer wieder nach. Du hast nicht ausgelernt oder hast ausgelernt? Ich habe ausgelernt, ja. Als Hotelmann, Hotelkaufmann, ja. Hotelkaufmann, ja genau, fiel mir jetzt nicht rein. Ach so, ja. Und hast auch eine feste Stelle? Ja. Ja. Das Gute, also die ganze gute Sache dabei war gewesen, dass ich durch diese Sache aus der Gegend rausziehen musste, komplett aus der Szene auch raus. Mhm. Ich betreue Jugendliche, also was heißt betreue? Ich habe ein Programm, was Graffiti-Zeichen heißt, in Jugendzentren, und weil ich sag mal so, ich kann das Zeichen richtig gut. Mhm. Und ich ziehe meine Zeit irgendwie anders. Also nicht mehr mit U-Bahn vollklatschen mit irgendwelcher Farbe oder irgendwie sowas. Und hab dadurch auch, hab's auch beruflich, hab sozusagen die gerade Kurve bekommen. Mhm. Das heißt, es hätte auch ganz anders und schlimmer sich entwickeln können. Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Die ganze Sache, jetzt so, wenn du es aus der Distanz betrachtest, ja. Wie beurteilst du dich und dein Verhalten? Sagen wir es so, wenn ich jetzt in der Gesellschaft, wo ich mich befinde, ist es legitim, ist ganz in Ordnung. Also es ist etwas, nichts Schlimmes, aber in der Szene, wo ich mich früher aufgehalten habe. Da war das ganz schlimm, ne? Da war das Schlimmste. Also man kann halt beides sehen. Es herrscht halt nicht nur die obere Gesellschaft, beziehungsweise die schönere Gesellschaft, es gibt auch die Leute, die halt davon nichts halten und die halt auch von mir überhaupt nichts mehr. Also Du hast gesagt gerade, dass du von den Freunden da zusammengeschlagen wurdest. Ja. War das einmal oder mehrmals? Also ich kann von einmal richtig heftig reden, von dem anderen Mal war es halt, waren es Pöbeleien oder was waren. Ja. Und dieses richtig heftig, was bedeutete das? Warst du da richtig verletzt auch? Ja, Nasenbeinbruch. Mein Kiefer ist bis jetzt immer noch beschädigt. Also Als du da so richtig einen auf die Birne gekriegt hast, hast du es da bereut, dass du gedacht hast, scheiße, dass ich das gemacht habe? Ja, natürlich. Also es war kein schönes Gefühl. Mhm. Also so, ja, klar. Auch so niemanden mehr zu haben irgendwie und man musste sich halt anders orientieren. Ja, aber ist ja interessant, dass das dann die Initialzündung letztendlich war für dich, ein ganz neues Leben anzufangen. Und das ist ja eine tolle Sache letztendlich. Letztendlich ist es eine tolle Sache gewesen. Ja, absolut. Ja, finde ich auch. Ja. Ja, es ist halt eine gute Sache gewesen, ja. Thomas, danke, dass du angerufen hast und wünsche dir viel Erfolg weiter in deiner Arbeit und mit deinem Projekt auch. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Jetzt hoffen wir auf eine bessere Leitung, die nicht immer so absäuft. Jetzt begrüße ich nämlich die Lene und die ist 21. Guten Morgen. Hallo. Schon eine bessere Leitung. Ich höre es doch schon beim ersten Wort. Okay. Lene. Ja. Hast du jemanden verraten oder bist du verraten? Du hast jemanden verraten. Ja, ich habe jemanden verraten und zwar meinen Vater. Der hatte eine Affäre und ich habe das meiner Mutter gesagt. Und zwar habe ich in seinem Handy gestöbert. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich weiß, das macht man nicht, aber ich bin generell sehr neugierig und das Handy lag da einmal so rum. Hattest du denn einen Verdacht oder einfach so im Handy? Nee, gar nichts. Einfach so? Mal gucken, was Papa so da drin hat, ja. Wie lange liegt das zurück? Ja, das war zweimal. Also einmal, da war ich 14, da durfte ich von seinem Handy SMS schreiben und hab direkt gedacht, so, ja, da könnte ich ja mal im Posteingang gucken, was so ist. Und da war halt, waren SMS von einer Frau, also es war ein Frauenname. Und es waren so perverse Sachen standen da drin. Und dann dachte ich, oh Gott, macht Papa bei irgendeiner Sex-Hotline mit? Kann man ja so machen. Und dann habe ich mir nichts bei gedacht und dachte, naja, wenn er Spaß dran hat. Ja, und 3 Jahre später war das halt, wo das Handy da so rumlag und ich Langeweile hatte und dachte, ich guck da mal rein. Achso, dann warst du schon so ein bisschen misstrauisch geworden durch dein erstes Schnüffeln. Nee, ehrlich gesagt hatte ich das total vergessen. Das war ja dann 3 Jahre her schon. Ja. Und dann war da aber derselbe Frauenname wie vor 3 Jahren. Und da fiel dir wieder ein. Genau, und dann standen da auch so, also nichts Perverses drin, aber so ein, keine Ahnung, so ein Liebesgedicht und ja, wann treffen wir uns wieder? Wir könnten ja Pommes essen gehen. Also so, dass es nicht eine Hotline sein kann. Also dass es was Privates war. Nicht rein sexuell, ja genau, so was Privates. Ja, ja, ja. Und dann dachte ich, Moment, ja, das kann irgendwie nicht sein. Ja. Und dann habe ich das halt meiner Mama gezeigt. Ach so, du hast gar nicht erst weiter geforscht und hast mit dem Vater nicht gesprochen, sondern hast direkt das dann deiner Mutter gesagt und gezeigt. Ja, also natürlich habe ich erst überlegt, also einen Tag gewartet, meinen Papa so ein bisschen genauer beobachtet, irgendwie so ihn mal gefragt, na, wo, was hast du gestern Abend gemacht, aber da war halt nichts. Und dann dachte ich, nee, das, wenn das vor 3 Jahren schon mal derselbe Name war, dieselbe Nummer, dann spreche ich einfach Mama mal drauf an, ob ihr was aufgefallen ist und sage ihr das. Und dann habe ich ihr halt das auch gesagt, was vor 3 Jahren, dass ich das schon mal gelesen habe. Und wie ging es dann weiter? Also meine Mama hat dann gesagt, dass sie sowas schon vermutet hatte, aber das nie wahrhaben wollte und das halt immer dann verdrängt hatte, weil sie so Zettelchen gefunden hat bei ihm in den Hosen und so. Ja. Hat sie denn dann irgendwann oder wahrscheinlich dann sehr bald direkt mit ihm gesprochen und sie und ihn konfrontiert? Genau. Hat er es zu? Ich bin dann erstmal, ich habe gesagt, ja, Mama, red mit ihm, aber ich habe Angst. Also ich wusste nicht, wie mein Papa reagiert, dass ich halt in sein Handy geguckt habe und so. Aber andererseits dachte ich, boah, das Arschloch, ne? Ich muss das Mama sagen. Und wie hat er denn dann reagiert, als deine Mutter ihn damit konfrontiert hat? Ja, er war total platt, dass das halt rausgekommen ist und dann hatte ich halt... Hat er denn gleich, hat er es denn zugegeben oder hat er erst... Ja, das hat er. Und das war wirklich eine Sache, die dann schon seit vielen Jahren lief? Ja. Ja. Und ja, als ich Papa dann das nächste Mal alleine begegnet bin, hat er mir halt gesagt, dass er schon ein bisschen sauer war, dass ich in sein Handy geguckt habe, aber im Endeffekt er mir auch dankt, dass ich das halt Mama gesagt habe, weil er hätte nicht gewusst, wann er das aufgeklärt hätte. Und er war also erleichtert. Haben deine Eltern diese Krise überwunden oder sind sie getrennt? Nee, die sind getrennt. Also durch diesen Vorfall letztendlich angestoßen? Ja, ich habe quasi die Trennung verursacht, ja. Aber das heißt ja, dass dein Vater, wenn du da mit 14 schon diesen Namen gesehen hast, dass der viele, viele Jahre eine heimliche Affäre hatte. Ja. Es war eine Arbeitskollegin von ihm, glaube ich, ja. Wie war denn damals, bevor du das entdeckt hattest, wie war denn dein Verhältnis zu deinem Vater? Gut, also gut. Zu beiden sehr gut eigentlich, ja. Kamst du damals nicht vielleicht auf die Idee, erstmal mit ihm zu sprechen, bevor du es deiner Mutter sagst? Nee, ich war irgendwie so baff und dachte, boah, ich weiß was kein anderer weiß. Und ich wollte es eigentlich, nee, ich hatte Angst, mit Papa zu reden einfach. Also, weil ich dachte, dass er richtig böse wird und irgendwie mit allen Mitteln versucht, dass ich Mama nicht sage. Ich weiß nicht, ich wollte einfach direkt, dass Mama das weiß. So, jetzt auch an dich die Frage. Ich habe es Thomas vorhin auch gefragt. Nun sind auch bei dir ein paar Jahre vergangen. Du bist jetzt 21. Wie siehst du diesen Fall und wie beurteilst du dein eigenes Verhalten? Ich finde es gut, dass ich das gemacht habe. Also, weil wenn ich das nicht gesagt hätte, das wäre schrecklich. Ich würde ja die ganze Zeit wissen, dass Papa halt so einen Mist gemacht hat. Und wenn ich dann irgendwie noch länger gesehen hätte, dass die einen auf glücklich verheiratet machen, weiß ich nicht, das hätte ich, glaube ich, keinen Tag sehen können. Wenn mein Papa irgendwie meine Mama dann küsst oder so und tut, als wäre nichts. Nee. Wie ist denn dein Verhältnis heute zu deinem Vater? Sehr gut. Also sehr gut. War immer gut eigentlich. Er war nie richtig böse. Also er dachte immer, dass es, also ich war natürlich auch traurig, und er dachte immer, ja, das kommt schon wieder in Ordnung, mach dir keine Sorgen. Also er hat immer gehofft, dass Mama ihm nochmal verzeiht, hat sie aber nicht. Aber im Endeffekt war es halt gut. Wahrscheinlich, weil, wie du es geschildert hast, war die Ehe sowieso kaputt und das war der endgültige Stein des Anstoßes dann. Ja, also nach außen hin, Verwandte und so und Freunde von meinen Eltern haben immer gesagt, dass ihr so lange glücklich seid und so, weil einige schon Trennungen und Scheidungen hatten und meine Eltern waren halt irgendwie... Hattest du denn so, also ich meine, als Tochter, als Kind kriegt man ja auch so Schwingungen mit zwischen den Eltern. Hattest du denn da irgendwas auch bemerkt, dass da was nicht stimmte? Haben die oft gestritten? Oder war alles so nach außen hin Friede, Freude, Eierkuchen? Also klar, die hatten normale Auseinandersetzungen, wie jeder das mal hat, aber ich habe gar nichts mitbekommen eigentlich. Also ich glaube ja, nur ist gut, dass es so gelaufen ist und dass dein Vater dir auch nicht böse ist. Ich glaube ja, in so einem Fall ist es immer ganz gut, wenn man vor allen Dingen ein gutes Verhältnis, wie jetzt in deinem Fall du zu deinem Vater hattest, dass man vielleicht erstmal das Gespräch mit dem Vater sucht. Ja. Und ihm aber auch dann deutlich macht, dass man das nicht verschweigen kann und dass man natürlich auch loyal der Mutter gegenübersteht. Das ist für ein Kind, glaube ich, eine unglaublich schwierige Situation, wenn man sowas entdeckt. Beide Eltern liebt man und beiden will man nicht schaden, ne? Und wie verhält man sich da korrekt? Ist sicher ausgesprochen schwierig, da so den richtigen Weg zu finden. Ja, auf jeden Fall. Also das ging halt alles so, das war so ein Schlag irgendwie und ich wusste auch nicht so richtig. Wie lange hat es denn dann noch gedauert, bis deine Eltern sich getrennt haben, nachdem das so aufgeflogen ist? Weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall hatten die halt nicht miteinander gesprochen. Also die hatten sowieso schon immer getrennte Zimmer. Mhm. Das hatte aber den Grund, dass mein Papa einfach schnarchte. Ah, ja. Und das war dann ja, also meine Mama hatte halt oben ihr Zimmer und mein Vater im Keller. Und dann sind die sich halt immer aus dem Weg gegangen. Ich glaube, so nach 2-3 Monaten ist mein Papa dann ausgezogen. Naja, also jetzt ist wichtig, dass du zu beiden ein gutes Verhältnis hast. Ja. Zur Mutter wahrscheinlich auch. Und auch zu der neuen Freundin von deinem Vater, funktioniert das auch oder bist du da eher gebremst? Nee, mein Papa hat jetzt gerade keine Freundin. Meine Mama hat einen neuen Freund, aber das ist auch super. Das ist auch super. Ja. Na, dann ist doch alles gut. Ja. Liebe Lene, danke für deinen Anruf. Ja, bitteschön. Ich wünsche alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. 1.59 Uhr, 10 Sekunden. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, morgen wieder mit einer freien Themennacht. Und wie immer könnt ihr uns ab 0 Uhr anrufen. Ab 0 Uhr sind unsere Leitungen geschaltet. Da sitzen die Kollegen dann am Telefon. Und ihr könnt uns kostenfrei anrufen unter 0800 220 5050 oder natürlich rund um die Uhr mailen mit eurer Telefonnummer unbedingt in der Mail. Ich wünsche euch jetzt eine gute und schöne Nacht und sage Tschüss, bis morgen. Bye-bye.